über den Rhein und wiegt die Flügel im Sonnenschein. Sieht Reben, Hügel und grüne Flut in goldener Glut, in goldener Glut. Wie wohl das tut, wie wohl das tut, so hoch erhoben im Morgenhauch. Ein Vöglein, droben Ufer, wirkt dich zu fest mein Arm. Steh zwei zu Pferd, hab schlechter Platz und Winternacht geht nicht warm. Und Winternacht geht nicht warm. Hart ist der Sitz und knapp und schmal und kalt mein Kleid von Erz. Doch älter und härter als Sattel und Stahl vergiege nicht dein Herz. Vergehe mich dein Herz. Sechs Nächte lag ich in Sumpf und Moor und hab um dich gewacht. Doch euch herbei, sagt Görgis vor, schlaf ich die siebente Nacht. Schlaf ich die siebente Nacht. Beisammen sein, Beisammen sein, Beisammen sein. seit Hübers Jahr ist fest, hab ich mein Leben auch ein Nest. Wo ich denn mit dem Burschen mein Defrost am Rhein, Defrost am Rhein, Defrost am Rhein. Dass dir's anderswo besser mag gehen. Ja,